BPPP. So, wir haben über BPGP geredet. That is the confession in order to change your heart. Und wie das ein Bekenntnis ist, um dein Herz zu verändern. You know, this confession is super, super important. Und wisst ihr, dieses Bekenntnis ist so etwas Wichtiges. But it's actually not an easy habit to establish. Aber es ist nicht eine einfache Gewohnheit zum Etablieren. I remember the Lord first taught this to me. It was actually really difficult. Ich erinnere mich, wie schwierig es war, als der Herr mir das am Anfang gelehrt hat. Und ich will euch sagen, wieso. Für einen ganz einfachen Grund. Ich erinnere mich, als der Herr mir das am Anfang gelehrt hat. Da war es wirklich schwierig zu etablieren. Wieso? Schau. Am Anfang wirst du dich als totaler Hypokrit fühlen. Und du wirst dich fühlen, wie du eigentlich lügen würdest. So you have to simply keep reminding yourself that what the Bible says is the truth and nothing else. Und dann musst du dich einfach daran erinnern, dass was die Bibel sagt wahr ist und nichts anderes. Zum Beispiel. Let's imagine you've been raised in a super religious home like me. Lass uns vorstellen, dass du in diesem sehr religiösen Zuhause aufgewachsen bist wie ich. But just legalistic and works and religious. In einem guten Zuhause, aber sehr religiös, gesetzlich. What happens if people have been raised in this kind of a setting? Und was passiert, wenn die Leute in einem solchen Umfeld aufwachsen? They believe. Sie glauben. That salvation and going to heaven is by faith alone. Sie glauben, dass die Errettung und in den Himmel zu kommen ist wirklich einfach durch Glauben. Aber Gerechtigkeit durch Werke. Und viele Christen glauben genau das. So, on the heart is written a strong message. Und auf dem Herz ist diese starke Botschaft geschrieben. If I act righteous, I will. Wenn ich mich gerecht verhalte, dann bin ich gerecht. But if I sin, I'm not righteous. Aber wenn ich sündige, dann bin ich nicht mehr gerecht. This is actually not the truth. Und das ist einfach nicht wahr. The truth is that something very powerful happened at the cross. Die Wahrheit ist, dass etwas sehr Kraftvolles am Kreuz passiert ist. Corinthians 5:21 says this. 2. Korinther 5:21 sagt uns dies. Therefore he made him who knew of no sin to sin, so that we may become the righteousness of God in Christ Jesus. Denn er hat den, den vor keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. So Jesus became sin. He took my sinful nature. Also Jesus ist Sünde geworden. Er hat mein sündiges Wesen auf sich genommen. I could receive his righteous nature as a gift. So dass ich sein gerechtes Wesen als Geschenk bekommen könnte. Because I do anything right. Ich bin nicht gerecht, weil ich irgendetwas richtig mache. I have a new nature and it's the nature of Jesus Christ's righteousness. Sondern ich bin eine neue Schöpfung und diese Schöpfung ist die Schöpfung von der Gerechtigkeit Gottes. So was passiert. When you sin, wenn du sündigst. And the moment you sin, you declare over yourself. You know? Und im Moment, wo du sündigst, deklarierst du über dich selber, ich persönlich bin present tense, Gegenwartsform, righteous, gerecht. You know what's gonna happen? Wisst ihr, was dann passiert? The moment you sin and you declare this, der Moment, wo du das deklarierst, like a hypocrite. Well, so da wirst du dich wie ein Hypokrit fühlen. Your heart's gonna scream, liar, liar, liar, liar. So. Dein Herz wird schreien, Lügner, Lügner, Lügner. You're not righteous. Well, so. Du bist nicht gerecht. Schau, was du gerade getan hast. Are you righteous or not? Well, so. Also bist du gerecht oder nicht? Ja, du bist es. If you are not righteous, the Bible just lied. Weil wenn du nicht gerecht wärst, dann hätte die Bibel ja gelogen. The difference between being righteous and doing righteous work. Und da gibt es einen Unterschied zwischen gerecht sein und gerechte Dinge tun. Two different things. Das sind zwei verschiedene Dinge. One is the nature that you have, the other one is the works that you do. Und das eine ist die neue Schöpfung, die du bist, und das andere ist, was du machst. So how do people try to fix this problem? Also wie versuchen die Leute, dieses Problem zu lösen? They're trying to do the right things in order to get the right nature. Sie versuchen immer noch, das Richtige zu tun, um eine neue Schöpfung zu werden. Und das ist Religion. These people never live in victory. Und die Leute, die gehen nie im Sieg. Striving all of their Christian lives. Und sie versuchen ihr ganzes christliches Leben. Try to please God, but are nothing but frustrated. Sie versuchen Gott zu gefallen und sind immer nur frustriert. Many of them leave the church. Und viele von ihnen verlassen die Gemeinde und sie gehen weg von Gott. Und sind ganz durcheinander und leben in einem Chaos. What happens? Was passiert? Because their hearts has been so taught the wrong things, which is a lie. Ihre Herzen wurden so gelernt mit dem Falschen, mit Lügen. If you can convince your heart that you are actually righteous. Und wenn du dein Herz überzeugen kannst, dass du gerecht bist. Righteous works, your actions are going to be the natural result of what your heart believes who you really are. Dann werden deine gerechten Werke natürlich ein Ausfluss sein von dem, was du glaubst, wer du bist. So what's gonna happen? Und was passiert dann? In the beginning you confess to change your heart with BPPP. Am Anfang bekennst du, um dein Herz zu überzeugen, mit BBGP. und dein Herz wird schreien. Lügner. Hypocrite. Hypocrit. Das ist nicht wahr. Hör auf damit. So it's a hard habit to establish because of our religious background. Und deshalb ist es schwierig, so eine Gewohnheit zu etablieren wegen dem religiösen Hintergrund, den wir haben. Lies that we actually have believed and accepted. Viele Jahre von Lügen, die wir akzeptiert haben und glauben. Aber hier ist, was du machen musst. You admit that your heart doesn't believe. Du anerkennst, dass dein Herz der Wahrheit nicht glaubt. Aber dann sagst du, but I'm gonna convince you, heart. Aber Herz, ich werde dich überzeugen. I'm gonna take the biblical truth. Und ich werde diese biblische Wahrheit nehmen. Use this beautiful, powerful formula. Und ich werde diese wunderbare, kraftvolle Formel gebrauchen. Put it in the right PPP. Und ich werde sie im richtigen BPGP einfügen, until my heart believes. Bis mein Herz das glaubt. Now, let me give you a beautiful, perfect example. Und ich möchte euch ein wunderschönes, perfektes Beispiel dazu geben. I've been involved in the work in Poland 18 years now. Ich bin nun 18 Jahre in die Arbeit in Polen involviert. And one day I walk out of one of those conferences. Und eines Tages bin ich aus dem Raum rausgegangen, wo die Konferenz war. Und ein Ehepaar rannte mir nach. They had me a letter. Und sie gaben mir einen Brief. They said, please read. Und sie sagten, bitte lies es. She said, I know I don't have time now, but after the conference, read this. Ich weiß, du hast jetzt keine Zeit, aber nach der Konferenz kannst du es bitte lesen. So three-day conference is over. Also die dreitägige Konferenz ist vorbei. I opened the letter and I just weep and weep and weep. It's a really beautiful story. Und ich öffne diesen Brief und ich lese ihn und ich weine und weine. Because I was teaching these same. Weil ich habe genau diese Dinge auch gelehrt dort. Okay, a year before. Ein Jahr vorher. Und sie hat gesagt, Reinhard, we've been married for, I don't remember, was it 6 or 7 years? Reinhard, wir sind jetzt schon so und so lange verheiratet, ich weiß nicht mehr, 5 oder 6 Jahre. Und sie sagte, wir konnten keine Kinder haben. Und die Ärzte haben gesagt, es wird nicht passieren. No hope. Da gibt es keine Hoffnung. Everybody to pray. Und alle haben für uns gebetet. We prayed so hard every day. Und wir haben jeden Tag so hart gebetet. Wir haben gefastet. We did everything that we could only do. Und wir haben alles gemacht, was wir nur tun konnten. Frustrated. Und wir waren frustriert. Wir waren enttäuscht. Lost our hope. Wir haben unsere Hoffnung verloren. You came and you taught us the BBBB principle. Und dann bist du gekommen und hast uns das Prinzip gelernt vom BBGP gelernt. She said, we've been home from the und sie hat gesagt, wir sind nach Hause gegangen von der Konferenz. Und ich habe immer Hühnerhaut, wenn ich das erzähle. Und ich sehe sie gerade vor meinen Augen. Das ist das. She said, we went home. Und sie sagt, wir sind nach Hause gegangen. Und ich habe meinem Mann gesagt, never again will we ask God for the child. Wir werden nie mehr Gott fragen, dass er uns ein Kind geben kann. Aber wir werden unsere Herzen überzeugen. Und sie haben das gemacht. The BBBB for- mit der Formel BBKP. How do you do- Wie haben die das gemacht? This is love. Oh. Schau, die Bibel sagt, it's biblical. Es ist biblisch. Children are a blessing of the Lord. Die Kinder sind ein Segen vom Herrn. But the Bible says, und die Bibel sagt, we have already been blessed with every blessing. Wir sind schon gesegnet worden mit jedem Segen. Already happened. Das ist schon passiert. It's not gonna happen, it happened. Es ist nicht, dass es noch passieren muss, es ist schon passiert. Und da ist, was sie gemacht haben. Okay, sie haben gesagt, we are blessed. Wir sind gesegnet. Well, since children are a blessing, we have children. Und da Kinder ja ein Segen sind, werden wir Kinder haben. In the heart revolt. Und am Anfang hat ihr Herz sich revoltiert. Lie. Lügner! Not true. Das ist nicht wahr! Said we convinced our hearts. Aber sie hat gesagt, wir haben unsere Herzen überzeugt. It took a few weeks. Es hat ein paar Wochen gebraucht. The morning she said to her husband. Aber eines Tages hat sie ihrem Mann gesagt, mein Herz glaubt. Mein Herz glaubt. The heart believes. Mein Herz glaubt. She could und sie wurde schwanger. And have a beautiful, beautiful baby girl. Yeah. Und sie gebar ein wunderschönes Mädchen. BBGP. We convince our heart to what Christ did for us actually is already ours. So, wenn wir unser Herz überzeugen können, dass das, was am Kreuz passiert ist, schon uns gehört, dann wird es auch unser werden in Erfahrung. Und wir sehen uns das nächste Mal.